Die EU der 27 will eine Art Neustart wagen mit konkreten und bürgernahen Projekten, die schon in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen. Das war wohl die wichtigste Botschaft des informellen Treffens der Staats- und Regierungschefs in Bratislava nach der Brexit-Entscheidung. EU-Ratspräsident Donald Tusk. We all agree that the European Union is not perfect. Wir waren uns alle einig, dass die EU nicht perfekt ist, aber sie ist das Beste, was wir haben. Deshalb müssen wir Fehler aus der Vergangenheit korrigieren mit gemeinsamen Lösungen der 27. Move on with common solutions as the EU of 27. Konsens, Gemeinsamkeit, Kompromissbereitschaft, diese Begriffe wurden während des gut neunstündigen Treffens oft bemüht, obwohl oder weil gerade die EU in zentralen Fragen weiter uneins ist, etwa bei der Flüchtlingspolitik oder auch der Ausgestaltung der künftigen Wirtschaftspolitik. Also haben sich die 27 auf Themen konzentriert, die von allen mitgetragen werden können. Innere und äußere Sicherheit, ein besserer Schutz der Außengrenzen, eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik, die Umsetzung des digitalen Binnenmarktes. Das, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, sei die Agenda von Bratislava. Der Geist von Bratislava war ein Geist der Zusammenarbeit, der Tatsache, dass alle davon überzeugt sind, dass wir ohne die europäische Einigung diese Ziele nicht werden erreichen können, jedenfalls bei weitem nicht so gut erreichen können, wie wir das gemeinsam können. Und wir waren auch der Überzeugung, dass wir Kompromisse brauchen. Gerade beim strittigen Thema Flüchtlingspolitik gab es auf dem informellen Treffen erste Anzeichen für eine Annäherung mit den sogenannten Visegrad-Staaten. In einer gemeinsamen Erklärung von Polen, der Slowakei, Ungarn und Tschechien hieß es heute, notwendig sei eine flexible Solidarität. Keine festen Quoten also mehr für die Aufnahme von Flüchtlingen, stattdessen als Ausgleich etwa mehr Engagement beim Schutz der EU-Außengrenzen. Die Bundeskanzlerin signalisierte Gesprächsbereitschaft. Europa ist immer darauf angewiesen, Kompromisse zu finden. Wir haben ja auch alle erlebt, dass Mehrheitsbeschlüsse in einer so sensiblen Frage bei einigen auf sehr großen Widerstand gestoßen sind. Und daraus muss man dann gucken, ob wir auf anderem Wege vorankommen. Doch zunächst sollen die Arbeitsaufträge in den nächsten Monaten auf den offiziellen EU-Räten dann also wieder zusammen mit Großbritannien abgearbeitet werden. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau des EU-Grenzschutzes, die bessere Vernetzung der Datenbanken, eine engere Zusammenarbeit der Geheimdienste beim Antiterrorkampf, eine vertiefte Kooperation in der Verteidigungspolitik, etwa durch den Aufbau eines EU-Militärhauptquartiers, bis hin zu Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Was man von Bratislava im Kopf behalten muss, ist der Wille zu Europa. Europa muss und kann vorankommen, solange es klare Prioritäten gibt. Und wenn diese Grundsätze dem Willen der Europäer entsprechen. Verteidigung, Sicherheit, Wohlstand und natürlich die Zukunft der Jugendlichen. L'avenir de la jeunesse. So der französische Präsident François Hollande auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin. Auch als politisches Ausrufezeichen gedacht. Frankreich und Deutschland wollen bei der Umsetzung der Agenda eine Führungsrolle übernehmen. Doch wie weit der vielbeschworene Geist von Bratislava wirklich tragen wird, bleibt abzuwarten. Denn der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi äußerte sich nach dem Treffen unzufrieden mit den Beschlüssen zu Migration und Wirtschaft. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wiederum kritisierte erneut die EU-Flüchtlingspolitik.